Die Fälle des Kommissario Guido Brunetti. Italien ist ein Land, in dem man an einem Tag viele Gesetze erlässt, nur um sie am nächsten Tag wieder aufzuheben. Und es ist auch kein Wunder, dass in einem Land, in dem selbst der simpelste Zeitungsartikel oft nicht zu verstehen ist, manchmal beträchtliche Unsicherheit hinsichtlich der genauen Bedeutung eines Gesetzes besteht. Die sich daraus ergebenden vielfachen Auslegungsmöglichkeiten schaffen ein äußerst günstiges Klima für Anwälte. Zu diesen gehörte Avvocato Carlo Trevisan, Spezialist für internationales und Gesellschaftsrecht. Avvocato Trevisan war ein sehr erfolgreicher Anwalt. Er hatte die Tochter eines Bankers geheiratet und pflegte mit vielen der erfolgreichsten und mächtigsten Industriellen und Bankern des Veneto Umgang. Am Dienstag vor dem Fest der Madonna della Salute im November hatte er in Padua zu tun. Zur Rückfahrt bestieg er den Intercity nach Triest, der um 22.15 Uhr in Venedig ankommen sollte. Er hatte ein Abteil für sich. Sogleich klappte er seinen kalbsledernen Aktenkoffer auf und zog einen Prospekt der Banque Générale du Luxembourg heraus. Er studierte die Zinsangebote bis zu 18%, allerdings nicht für Konten in italienischen Lire. Die Tür zum Abteil wurde aufgeschoben. Trevisan drehte sich zur Seite, um seine Fahrkarte aus der Manteltasche zu nehmen und sie dem Schaffner zu geben. Aber die Person, die da stand, wollte von Avvocato Carlo Trevisan etwas anderes als die Fahrkarte. Vendetta. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Erster Teil. Buongiorno, Kommissario. Buongiorno, Signorina Zorzi. Haben Sie es schon gehört? Was denn? Ich meine den Mord an Avvocato Trevisan. Will er mich deshalb schon so früh sprechen? Hinter ihrem Schreibtisch im Vorzimmer von Vice Questore Giuseppe Patta saß, als warte sie hier nur auf die Fotografen von Vogue, Signorina Elettra Zorzi. Sie trug ein weißes Crepe-de-Chine-Kleid, das in schrägen, aber ausgesprochen provokativen Falten über ihren Busen fiel. Er telefoniert schon seit 10 Minuten mit dem Bürgermeister. Wer hat wen angerufen? Der Bürgermeister ihn. Warum? Ist das wichtig? Wenn er den Bürgermeister angerufen hätte, dann hieße das, wir hätten schon einen Verdächtigen. Wenn der Bürgermeister ihn angerufen hat, kann das nur heißen, dass Trevisan ein bedeutender Mann war und Sie die Sache schnell erledigt sehen wollen. Ah ja, ich verstehe. Wann ist er gekommen? Um 8:30. Ich war schon hier und habe ihm erklärt, dass Sie bereits im Haus waren, aber wieder gegangen sind zu einer Vernehmung. Grazie. Brunetti hatte es schon mehr als einmal merkwürdig gefunden, dass Signorina Elettra mit ihrem angeborenen Hang zum Flunkern sich ausgerechnet eine Arbeit bei der Polizei gesucht hatte. Sie können jetzt rein zu ihm. Avanti! Vice Questore. Wo waren Sie gestern Abend? Wo ich gestern? Wir haben mit Freunden zu Abend gegessen. Ja, warum haben Sie keinen Anrufbeantworter? Ich habe 2 Kinder. Wenn ich einen hätte, müsste ich mir dauernd die Nachrichten Ihrer Freunde anhören. Ja, und so ist der Fall bei mir gelandet. Die Bahnhofspolizei hatte natürlich schon alles verpfuscht, als ich ankam. Brunetti schaute sich ein paar Fotos von der Leiche an. Der Tod hatte jeden Ausdruck vom Gesicht des Avocato Trevisan gewischt und nur noch eine Art Schlaf des Gerechten übrig gelassen. Wurde er ausgeraubt? Anscheinend nicht. Mafia? Er war Anwalt. Brunetti, ich möchte Ihnen den Fall übertragen, aber vorher will ich die Gewissheit haben, dass Sie ihn so behandeln, wie es sich gehört. Ich bitte Sie. Ich erwarte täglich einen Bericht von Ihnen. Trevisan war nicht nur ein wichtiger Mann, er war auch ein Freund des Bürgermeisters. Konnte uns der Bürgermeister schon Hinweise geben? Was für Hinweise? Lassen Sie solche Unverschämtheiten. Entschuldigen Sie, ich dachte, er wüsste etwas, worin Trevisan möglicherweise verwickelt war. Wenn jemand Bürgermeister ist, schließt das nicht aus, dass er über die dunklen Geheimnisse seiner Freunde Bescheid weiß. Ich hätte es überaus unpassend gefunden, dem Bürgermeister eine solche Frage zu stellen. Dann muss ich es vielleicht tun. Brunetti, machen Sie keinen Wirbel in dieser Sache. Den gibt es doch bereits. Wohin hat man Trevisan gebracht? Ins Ospedale Civile. Ich nehme an, die Autopsie findet heute Vormittag statt. Na gut, dann werde ich mich mal... Brunetti! Ja. Und denken Sie daran, dass er mit dem Bürgermeister befreundet war. Mit dem Bürgermeister. Allora? Ja, Trevisan. Die Witwe Trevisan ist eine Tigerin. Sie wird Ihnen Ärger machen. Gibt es eigentlich in dieser Stadt noch Leute, die Sie nicht kennen, Signorina? Direkt kenne ich sie gar nicht. Aber sie war mal Patientin meiner Schwester. Schwester? Ach, Barbara Zorzi. Genau. Ihre Schwester, die Ärztin, damals beim Mordfall in der Oper. Ich habe mich schon gefragt, wie lange Sie wohl brauchen, bis Sie darauf kommen. Als Signorina Elettra Zorzi in der Questura angefangen hatte, war ihm der Name gleich bekannt vorgekommen. Aber er hätte die strahlende Elettra nie mit der ruhigen, zurückhaltenden Ärztin in Verbindung gebracht, zu deren Patienten sein Schwiegervater zählte. Und offenbar auch Signora Trevisan. Sie sagten, sie war Patientin? Bis vor etwa einem Jahr. Sie und ihre Tochter, beide waren Patientinnen. Aber eines Tages machte sie meiner Schwester eine Szene. Ihre Tochter war erst 14 und als Barbara sich weigerte, ihr Auskunft über eine Diagnose zu geben, behauptete Signora Trevisan, Barbara habe eine Abtreibung vorgenommen. Ja, und weswegen war die Tochter in Behandlung? Das darf ich Ihnen doch nicht sagen, Kommissario. Es war eine Geschlechtskrankheit. Wissen Sie sonst noch etwas über Signora Trevisan? Nur was in den Zeitungen steht. Sie ist ständig für irgendwelche guten Zwecke aktiv. Sie wissen schon, Lebensmittelsendungen nach Somalia, die dann gestohlen nach Albanien geschickt und dort verkauft werden. Oder diese Galakonzerte im La Fenice, die immer nur die Ausgaben decken und den Organisatoren Gelegenheit geben, sich als Wohltäter aufzuspielen. Und Ihr Mann? Internationales Recht, soviel ich weiß, und sehr gut darin. Ich glaube, ich habe mal etwas über ein Geschäft mit Polen oder Tschechien gelesen. Irgendeines dieser Länder, wo man Kartoffeln isst und sich schlecht anzieht. Aber genau weiß ich es nicht mehr. Könnten Sie herausbekommen, welche Geschäfte er machte? Und was die Ehefrau so treibt? Die Akten über Avocato Trevisan, die ihm Sergente Vianello besorgte, waren weißer als weiß. Nie hatte Trevisan mit der Polizei zu tun gehabt und nie war er der Guardia di Finanza aufgefallen, was man entweder als Wunder nehmen oder als Zeichen dafür verstehen musste, dass seine Steuererklärungen immer in Ordnung waren, was wiederum ein Wunder gewesen wäre. Sergente, ich will mit seiner Frau sprechen, aber erst heute Nachmittag. Kommissario, Gehen Sie bitte in seine Kanzlei, schauen Sie sich um. Vor allem interessiert mich, wie seine Angestellten sich verhalten, ob sie trauern oder eher froh sind. Kommissar, dann hätte ich gerne eine Liste mit den Namen und Adressen aller Leute im Zug. Warum hat man ihn nicht ausgeraubt, Kommissario? Ja. Falls Raub das Tatmotiv war, könnte jemand durch den Gang im Zug gekommen sein und den Täter vertrieben haben, bevor er Zeit hatte, die Leiche zu durchsuchen. Aber vielleicht war es kein Raub. Und der Täter hatte ganz andere Motive. Ja, also, ich gehe dann. Brunetti suchte Trevisans Telefonnummer heraus. Signor Lotto, der Bruder von Signora Trevisan, nahm ab. Er sträubte sich hartnäckig, Brunetti einen Gesprächstermin mit seiner Schwester zu vermitteln. Signor Lotto, ich muss mit Ihrer Schwester sprechen. Wir brauchen ein klares Bild von den Geschäften Ihres Schwagers. Ich denke, es war Raubmord. Ihm ist nichts gestohlen worden. Aber es gab keinen anderen Grund, meinen Schwager umzubringen. Der Dieb muss gestört worden sein. Trotzdem möchte ich mit Ihrer Schwester sprechen, und sei es nur, um andere Möglichkeiten auszuschließen. Was für Möglichkeiten? Ich kann Ihnen versichern, dass es im Leben meines Schwagers nichts Ungewöhnliches gab. Ja, daran zweifle ich nicht im Mindesten, Signor Lotto. Aber ich muss trotzdem mit Ihrer Schwester sprechen. Heute Nachmittag. Also gut, um 4. Brunetti verabredete sich mit der Dottoressa Barbara Zorzi im Café Florian. Er wandte sich nach links zum Bacino di San Marco und der Basilika, als er aus der Questura trat. Er war verblüfft, plötzlich in der hellen Sonne zu stehen. Durch den Mord an Trevisan war ihm ganz entgangen, welch einen Tag der Himmel seiner Stadt beschert hatte. Das Licht des frühen Winters durchdrang alles. Und jetzt am Vormittag war es so warm, dass er wünschte, er hätte seinen Regenmantel zu Hause gelassen. Es waren nicht viele Leute unterwegs, aber alle schienen gehobene Stimmung durch die unerwartete Sonne und Wärme. Im Café Florian setzte er sich an einen Tisch am Fenster und schaute auf die Basilika San Marco, deren Fassade, soweit er denken konnte, von einem Gerüst verdeckt war. Guten Morgen, Kommissario. Ah, Dottoressa. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Ähnlichkeit mit Ihrer Schwester Elettra war unverkennbar. Gerne erinnerte er sich an ihre erste Begegnung im Teatro La Fenice. Sie hatte den Tod des Maestro Wellauer festgestellt. Eine beeindruckende Erscheinung. Was kann ich für Sie tun, Guido? Ihre Schwester hat mir erzählt, dass Signora Trevisan zu ihren Patientinnen gehörte. Und ihre Tochter. Glauben Sie, dass die beiden etwas mit dem Tod von Signor Trevisan zu tun haben? Wollen Sie deshalb mit mir sprechen? Ja. Ich weiß von der ärztlichen Schweigepflicht, Barbara. Ja. Aber bitte, ich brauche Anhaltspunkte. Vor gut einem Jahr kamen Sie in meine Praxis. Francesca, die Tochter, war gerade 14. Der Tochter war es unangenehm. Sie wollte nicht, dass ihre Mutter erfuhr, was ihr fehlte. Was fehlte ihr? Also gut, Genitalherpes. Es war der zweite Ausbruch. Der erste ist viel schlimmer. Sie sagte, es sei im Urlaub passiert und sie wäre deshalb nicht zum Arzt gegangen. Hat sie etwas über ihren Freund gesagt? Sie sagte, ihr Partner benutze keine Verhütungsmittel. Er finde, das störe seinen Genuss. Brunettis eigene Tochter Chiara war so alt, wie Francesca vor einem Jahr gewesen war. 14. Er überlegte, wie er oder seine Frau reagieren würden, wenn sie erführen, dass ihre Tochter eine Geschlechtskrankheit hätte. Hat die Mutter erfahren, um was es bei ihrer Tochter ging? Ich habe es ihr nicht gesagt. Sie hat das Medikament mitgenommen und einen Apotheker gefragt. Danach kam sie zu mir und machte ein ziemliches Theater. Aber wie kam sie auf die Idee, Sie hätten eine Abtreibung arrangiert? Keine Ahnung. Ich hätte das sowieso nicht ohne Einverständnis der Eltern tun können. Brunetti ging mit der Dottoressa hinaus auf die Piazza. Es Ist das nicht ein herrlicher Tag, Barbara? Die meisten meiner Patienten sind überzeugt, dass auf einen schönen Sommer ein schrecklicher Winter folgt. Und was würden Ihre Patienten sagen, wenn es unnatürlich kalt wäre? Na, genau dasselbe. Dass es ein sicheres Anzeichen für einen schlechten Winter ist. Ja, wir sind schon ein pessimistisches Völkchen in Venezia, finden Sie nicht? Wir hatten immerhin mal ein Weltreich. Jetzt haben wir nur noch dieses Disneyland. Ich glaube, das ist Grund genug zum Pessimismus. Er nickte, sagte aber nichts. Sie hatte ihn nicht überzeugt. Für ihn war die Glorie der Stadt trotz allem lebendig. Sie trennten sich am Fuß des Campanile, sie, um einen Patienten am Campo della Guerra zu besuchen, er, um zur Rialto-Brücke und von dort nach Hause zum Mittagessen zu gehen. Unser Lasten gelegt werden und verweist auf 20 Jahre treue Dienste für die frühere Democrazia Cristiana als Beweis seines Engagements für Recht und Gerechtigkeit. In seiner Zelle im Regina Celi-Gefängnis erhält jedoch der geständige Mafiamörder Renato Mustacci seine Behauptung aufrecht, er habe auf Befehl des Senators gehandelt, als er im Mai letzten Jahres gemeinsam mit zwei anderen Männern den Richter Filippo Preside und seine Frau Elvira erschoss. Soweit die Meldungen. Der Wetterbericht im Norden weiterhin sonnig bis 22. Widerliches, verlogenes Schwein von der DG. Die sind alle gleich. Engagement für Recht und Gerechtigkeit. Also wenn ich das schon höre... Ciao, Paola. Ciao, Guido. Hast du das gehört? Er ist Parlamentsabgeordneter und sie kommen nicht an ihn heran. Das gesamte Parlament in den Knast. Es würde uns allen viel Zeit und Ärger ersparen. Was gibt es zu essen? Guido, diese Schurken vernichten uns alle. Vielleicht haben sie es schon getan. Und du fragst, was es zu essen gibt. Gib mir zu essen, Paola. Und ich gehe wieder und widme mich meinem Engagement für Recht und Gerechtigkeit. Hat er dir den Fall übertragen? Ja, was gibt's denn nun? Pasta Fagioli, danach Cotoletta. Salat. Guido, wann hatten wir jemals Cotoletta ohne Salat? Sie hob den Deckel vom Topf und war einen Moment lang eingehüllt in die Dampfwolke, die daraus hervorquoll. Sie nahm einen langen Holzlöffel und rührte in der Pasta. Ciao, Papa. Ciao, Chiara. Das ist ja ein Ding mit Francescas Vater, das ihn einer umgebracht hat. Ach, du kennst sie? Klar, wir waren doch zusammen in der Schule. Hast du sie gut gekannt? Nein, nein, wir hatten jetzt nicht... Hab ich sie mal kennengelernt, Chiara? Nein, sie war nie hier. Wer mit ihr spielen wollte, musste zu ihr nach Hause. Ihre Mutter wollte das so. Was möchtest du wissen über sie, Papa? Alles, was dir einfällt. Zum Beispiel, warum alle zu ihr nach Hause kommen mussten. Francesca wusste es selber nicht genau. Aber einmal, vor 5 Jahren oder so, hat sie gemeint, ihre Eltern hätten vielleicht Angst, dass sie entführt werden könnte. Ich weiß, das ist dumm, aber so hat sie es gesagt. Vielleicht, um sich wichtig zu machen. Wann essen wir eigentlich, Mama? Ein wohlgesättigter Brunetti verließ unmittelbar nach dem Mittagessen das Haus und ging zur Questura zurück. Trank nur unterwegs noch rasch einen Kaffee, um die Schläfrigkeit zu vertreiben. Auf seinem Schreibtisch lag der Autopsiebericht. Und während er ihn studierte, kam Sergente Vianello herein. 2 Schüsse, Vianello. Aus höchstens 1 Meter. Kaliber 5,6. Nicht gerade das Kaliber für einen Profikiller. Übrigens, unser Mann war absolut sauber. Er hat vor 4 Jahren seinen Reisepass erneuern lassen. Sonst nichts. Naja. Wie war es in der Kanzlei? Ich habe nur die Sekretärin angetroffen. Sie war in Tränen aufgelöst. Und dann war da noch der Anwalt, der die Geschäfte in die Hand genommen hat. Er schien von Trevisans Tod ziemlich unberührt. Auch von den Umständen? Dass es Mord war, ja. Doch, das hat ihn schockiert. Was hat er gesagt? Eigentlich nichts. All die Dinge, die einem so einfallen, wenn jemand gestorben ist. Interessant war eigentlich nur, was er nicht gesagt hat. Noch etwas? Ich habe meine Frau angerufen und sie gebeten, sich umzuhören. Ich möchte noch gern seine Finanzen unter die Lupe nehmen. Bankkonten, Steuererklärungen, Immobilien und wie die Anwaltspraxis läuft. Soll ich Nadja mal bitten, nachzusehen, was sie findet? Brunetti hatte keine Ahnung, wie Vianellos Frau es anstellte, aber sie brachte es jedes Mal wieder fertig, finanzielle und auch persönliche Informationen über Opfer und Verdächtige aufzuspüren, die sogar deren Familien und Geschäftspartner überraschten. Sehen Sie mal zu, was sie ausfindig machen kann. Außerdem hätte ich gerne eine Liste seiner Klienten. Brunetti verließ 5 Minuten später die Questura und ging die Riva degli Schiavoni hinauf, wo er ein Vaporetto der Linie 1 bestieg. Er fuhr bis Santa Maria del Giglio, bog dann am Hotel Ala links ab in eine kleine Kalle, die zum Canal Grande führte. Er klingelte bei Trevisan und stieg in den 3. Stock hinauf. Kommissario Brunetti? Oben stand in der offenen Wohnungstür ein grauhaariger Mann, dessen dicker Schmerbauch geschickt durch den guten Schnitt seines teuren Anzugs kaschiert wurde. Signor Lotto. Meine Schwester wartet schon. Obwohl es 3 Minuten vor der verabredeten Zeit war, klang das so, als ob Brunetti die Witwe hätte warten lassen. Ohne Brunetti die Hand zu geben, ging er voran und führte ihn hinein. Ich weiß es zu schätzen, dass Signora Trevisan sich bereit erklärt hat, mich zu empfangen. Ich habe ihr davon abgeraten. Sie sollte überhaupt niemanden empfangen. Warten Sie hier. Brunetti trat ans Fenster und zog den Vorhang beiseite. Vor ihm lag der Canal Grande, auf dessen Wasser das Sonnenlicht glitzerte, und links darüber der Palazzo Dario, dessen Fassade mit ihrem Goldmosaik das Licht von der Wasserfläche aufnahm, um es in kleine Teilchen zu zerlegen und aufs Wasser zurückzuwerfen. Boote zogen vorüber. Die Minuten verstrichen. Ja? Er hörte hinter sich die Tür aufgehen, aber statt Signora Trevisan trat ein junges Mädchen mit dunklen, schulterlangen Haaren ein, sah Brunetti am Fenster stehen und zog sie schnell wieder zurück. Kommissario Brunetti? Ja. Signora Trevisan war Anfang 40. Ihre Augen strahlten Intelligenz und noch etwas aus, was Brunetti eher für Neugier als für Trauer hielt. Ich möchte alles tun, um Ihnen zu helfen, Carlos Mörder zu finden. Was möchten Sie wissen, Kommissario? Ich möchte wissen, ob Ihr Mann in den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten, beunruhigt oder nervös auf Sie gewirkt hat oder ob er sich verändert hat. Nein, mir fällt dazu nichts ein. Carlo war immer sehr von seiner Arbeit in Anspruch genommen. Und angesichts der politischen Veränderungen in den letzten Jahren und der Öffnung neuer Märkte hatte er besonders viel zu tun. Ja, hat er mit Ihnen über Fälle gesprochen, an denen er arbeitete? Oder vielleicht über einen Klienten, mit dem er besonders viel Ärger hatte? Nein, nicht direkt. Er hatte einen neuen Klienten, einen Däne, der ein Importgeschäft eröffnen wollte und Probleme mit den EU-Richtlinien hatte. Und in der Kanzlei, wie waren die Beziehungen zu seinen Angestellten? Freundlich? Ja, ich glaube schon. Er hat Ihr Mann die Erträge aus seiner Anwaltspraxis mit den anderen Juristen geteilt oder haben Sie als Gehaltsempfänger für ihn gearbeitet? Ich weiß über Carlos Geschäfte so gut wie nichts. Da müssten Sie mit seinem Steuerberater sprechen. Und wer ist das, Signore? Mein Bruder. Hatte Ihr Mann irgendwelche besonders guten Freunde oder Geschäftsfreunde? Unsere engsten Freunde sind die Nogares, Mirko und Graziella. Er ist Architekt, sie wohnen am Campus Sant'Angelo. Es sind Francescas Paten. Und andere Freunde? Wozu müssen Sie das alles wissen, Kommissario? Ich muss mehr über Ihren Mann wissen. Solange ich nicht weiß, was er für ein Mensch war, kann ich auch nicht verstehen, warum das passiert ist. Bei einem Raubmord? Es war kein Raubmord. Der Täter wollte ihn bewusst töten. Niemand könnte einen Grund gehabt haben, Carlo zu töten. Haben Sie noch Fragen? Wenn nicht, würde ich jetzt gerne wieder zu meiner Tochter gehen. Brunetti verabschiedete sich und ging die Treppe hinunter. Er fand es seltsam, dass eine Frau fast 20 Jahre mit einem Mann verheiratet gewesen sein konnte, ohne etwas über seine Geschäfte zu wissen, zumal wenn ihr Bruder der Steuerberater war. Alle Leute, die Brunetti kannte, hassten Juristen. Folglich konnte er auch nicht glauben, dass ein Jurist, dazu noch ein berühmter und erfolgreicher, keine Feinde haben sollte. Während seines Besuches bei den Trevisans hatte sich der Himmel bewölkt und die schimmernde Wärme des Tages war verflogen. Auf dem Weg nach Hause versuchte er, sich den Ausdruck im Gesicht Francesca Trevisans ins Gedächtnis zu rufen, als sie so plötzlich in der Tür erschienen war. In ihren Augen hatte nichts gestanden als die Überraschung. Sie glich ihrer Mutter nicht nur im Aussehen, auch in der Abwesenheit von Trauer. Wie würde Chiara reagieren, wenn er umgebracht würde, dachte er. Und Paola? Ciao, Papa. Chiara. Sag mal, Papa, wie viel verdient ein Polizist wohl in einer Stunde? In einer... Na, was soll die Frage, mein Engel? Nun sag schon, wie viel? Er beschloss, eine Zahl zu erfinden, denn egal, welche Summe er nannte, am Ende würde sie ihn darum bitten. Ich würde sagen, nicht mehr als höchstens 20.000 Lire die Stunde. Warum? Naja, ich wusste doch, dass du daran interessiert bist, etwas über Francescas Vater zu erfahren. Da habe ich heute mal ein bisschen herumgefragt. Und weil ich damit der Polizei die Arbeit abnehme, dachte ich, sie könnte mich für meine Zeit, in der ich arbeite, eigentlich bezahlen. Was hältst du davon? Ich finde, das hängt davon ab, was du herausgefunden hast. Also gut. Ich erzähle dir, was ich herausbekommen habe, und du sagst mir dann, was es wert ist. Na, dann erzähl mal. Also, Francesca Trevisan hat einen Freund. Ja, einen richtigen. Die sind ein echtes Liebespaar, mit allem drum und dran. Und wer ist das? Das Mädchen, von dem ich das habe, hat gesagt, dass Francesca ihr nie seinen Namen sagen wollte. Aber er ist schon älter, über 20, und sie will mit ihm durchbrennen. Aber er will das erst, wenn sie älter ist. Und warum will sie mit ihm durchbrennen? Sie hat wohl oft Krach mit ihrer Mutter. Und der Vater? Oh, den hat sie sehr gern. Er ist nur selten da. Aber Francesca hasst ihre Mutter richtig, weil sie ihren Vater immer so rumschubst und ihm dauernd sagt, was er tun soll. Den Onkel kann sie auch nicht besonders leiden, weil er sich für den Chef der Familie hält. Sag mal, wer sagt dir das denn alles? Ach, Luciana, eine Freundin von Francesca. Was meinst du mit rumschubsen? Das wusste Luciana auch nicht so genau. Francesca hat es ihr so erzählt, dass ihr Vater immer gemacht hat, was ihre Mutter wollte. Nicht so wie bei dir und Mama. Mama sagt dir zwar immer, was du tun sollst, aber du bist dann meistens derselben Meinung wie sie und machst sowieso, was du willst. Wo ist eigentlich Mama? Es ist schon fast 7. Ich weiß nicht. Was essen wir denn zu Abend? Also wenn das jetzt alles ist, was du mir über deine Detektivarbeit zu berichten hast, können wir ja schon mal anfangen, das Essen zu machen. Und wie viel ist es nun wert? 30.000, denke ich. Da Brunetti es aus eigener Tasche bezahlen musste, gedachte er nicht mehr zu investieren. Obwohl die Information, dass Signora Trevisan ihren Mann herumgeschubst hatte, sollte sie sich als zutreffend erweisen und sich auch auf sein Berufsleben beziehen, möglicherweise von unschätzbarem Wert war. Am nächsten Tag meldete der Gazzettino auf der Titelseite den Selbstmord Rino Faveros, eines der erfolgreichsten Steuerberater des Veneto. Favero, so hieß es, habe seinen Rover in die Garage seines Hauses gefahren, das Garagentor geschlossen und sich bei laufendem Motor ganz friedlich auf die Vordersitze seines Wagens gelegt. Angeblich habe Favero auch mit dem Skandal um den Gesundheitsminister zu tun, der von diversen Pharmaunternehmen horrende Bestechungssummen eingesackt habe und es ihnen im Gegenzug erlaubte, die Medikamentenpreise zu erhöhen. Favero war der Steuerberater, der die privaten Finanzen des Direktors der größten dieser Firmen verwaltete. Pronto? Kommissario Brunetti. Ja? Hier spricht Capitano della Corte von der Polizei in Padua. Guten Morgen, Capitano. Was kann ich für Sie tun? Sie können mir sagen, ob Ihnen der Name Rino Favero im Zusammenhang mit dem Mord im Intercity untergekommen ist. Favero, der Mann, der Selbstmord verübt hat. Selbstmord? Mit 4 Milligramm Rohypnol im Blut. Ach. 4 Milligramm? Das brachte doch 2 Ochsen um, dachte Brunetti. Warum sollte er sich dann noch mit den Abgasen vergiften? Sehen Sie einen Zusammenhang mit dem Fall Trevisa? Das wissen wir noch nicht. Aber wir haben alle Telefonnummern überprüft, die in seinem Adressbuch stehen. Das heißt, alle, bei denen kein Name steht. Trevisans Nummer war eine davon. Ein Anruf bei Trevisan ist allerdings nicht registriert. Jedenfalls nicht von seinem Anschluss aus. Wozu hat er dann die Nummer? Das fragen wir uns auch. Wir haben 8 Nummern überprüft. Eine davon ist eine Bahnmeistere, eine andere eine öffentliche Telefonzelle in der Nähe des Bahnhofs von Padua. Und dann hat er viel ins Ausland telefoniert. Welche Länder? Österreich, Niederlande, Dominikanische Republik, Polen, Rumänien und Bulgarien. Also die österreichische Nummer gehört einem Reisebüro in Wien. Aber das geht jetzt eigentlich um Folgendes. Da Sie so viel näher an Mestre sind, dachte ich, könnten Sie mal jemanden in die Bar schicken, der das Telefon eine Weile im Auge behält. Und wie heißt die Bar? Pinetta. Via Vergade 16. Das ist in der Nähe des Bahnhofs. Glauben Sie, dass die beiden Fälle Trevisan und Favero miteinander zu tun haben? Tja. Oder sehen Sie ein Motiv für seinen Tod? Wir haben noch nichts gefunden. Er war 37 Jahre, offenbar glücklich verheiratet. 4 Kinder, die alle studiert haben und keines davon hat ihm Kummer bereitet, außer... Also Mord. Sehr wahrscheinlich. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendetwas über diese Bar herausbekommen. Aber natürlich. Und Kommissarium, wenn Sie etwas haben, geben Sie die Informationen bitte nicht an jemand anderen, der sich an meinem Apparat meldet. Signorina Elettra hatte Brunetti eine Liste mit den Telefongesprächen von Avocado Trevisan besorgt. Bei den Auslandsgesprächen fiel ihm auf, dass Trevisan regelmäßig 3 Nummern in Bulgarien angerufen hatte, sowie Nummern in Ungarn und Polen. Er verglich dazu noch die Telefonnummern von Padua mit denen aus Faveros Adressbuch. Dann informierte er Della Corte in Padua. Ich glaube, ich werde dieses Telefon in Padua mal überwachen lassen. Und ich schicke jemanden, sich diese Bahnmeister anzusehen, Capitano. Brunettis langjährige und oft unerfreuliche Erfahrung als Polizist hatte ihm jede Zufallsgläubigkeit zerstört. Eine Telefonnummer, die 2 Männern bekannt war, die wenige Tage nacheinander ermordet wurden, war kein Zufall, keine statistische Kuriosität, die man kurz kommentierte und dann vergaß. Kommissario, das sollten die alle machen. Ich hatte gerade einen Anruf aus Padua wegen Rino Favero. Was sollten alle machen, Vianello? Sich umbringen, die ganze Saubande. Was diese Schweine alles gestohlen haben, weiß nur Gott allein. Das sind ihre Steuern, Kommissario, meine. Milliarden, tausende von Milliarden. Cazzo, der steckt doch mittendrin, dieser Favero. Also, was ist mit ihm? Es war kein Selbstmord. Er hatte 4 Milligramm Rohypnol im Blut. Das reicht für mehr als einen. Und welche Verbindung gibt es zu Trevisan? Wie Brunetti hatte auch Vianello längst den Glauben an Zufälle verloren. Und so lauschte er gebannt der Geschichte von der Telefonnummer in der Bar in Mestre, die beide Männer gekannt hatten. Via Vergade. In der Nähe des Bahnhofs? Die Bar heißt Pinetta. Waren Sie schon mal dran? Wenn das die ist, an die ich denke, die ist ziemlich verrufen. Das ist so ein Schuppen, da würde ich lieber niemanden den Rücken zudrehen. Haben Sie einen, der da mal hingehen kann? Er soll sich umhören, sehen, wer telefoniert oder wer angerufen wird. Also einer, der nicht aussieht wie ein Polizist, meinen Sie? Danke, Vianello. Bitte. Vielleicht könnten Sie auf dem Weg nach unten bei Signorina Elettra vorbeigehen und Sie bitten, den Telekom-Leuten etwas Dampf zu machen, damit Sie sich mit der Liste von Trevisans Ortsgesprächen beeilen. Die Pinetta Bar ist nicht gerade die Adresse, wo ein Anwalt für internationales Recht anrufen würde. Wir werden es ja sehen. Das Abendessen im Hause Brunetti wurde belebt durch eine hitzige Debatte zwischen Chiara und ihrer Mutter, die dadurch ausgelöst wurde, dass Chiara ihrem Vater erzählte, sie habe ihre Mathematikaufgaben heute bei der besten Freundin von Francesca Trevisan gemacht. Ich will nicht mit einer Spionin unter einem Dach leben. Ich bin keine Spionin, ich arbeite für die Polizei. Ach, das spielt doch keine Rolle. Du kannst nicht hingehen und einfach aus deinen Freunden Informationen herausholen. Aber das tut Papa doch auch immer. Heißt das, er ist ein Spion? Ach, Es geht hier doch auch um die Ehre. Chiara, du kannst Freunden nicht einfach Informationen entlocken und sie dann in einer Weise benutzen, von der die anderen doch nicht ahnten, dass man sie im Hinterkopf hatte, als das Gespräch stattfand. Das ist Vertrauensbruch. So wie du das sagst, klingt es direkt strafbar. Es ist schlimmer als strafbar. Es ist Unrecht. Und was strafbar ist, ist nicht Unrecht. Paola nahm die Herausforderung an und argumentierte mit zahllosen Beispielen. Brunetti sah Chiara aufstehen und zum Schrank gehen. Kurz darauf war sie mit zwei kleinen Gläsern und einer Flasche Grappa zurück, die sie ihm leise über den Tisch zuschob. Ihre Mutter konnte sie nennen, wie sie wollte. Verräterin, Spionin, Ungeheuer. Für ihn war das Kind ein Engel. In der Nacht war es kälter geworden in Venedig. Brunetti wollte seinen morgendlichen Gang zur Questura nicht so weit ausdehnen. Vianello wartete schon auf ihn und berichtete ihm von den Beobachtungen seines Informanten in der Pinetta Bar in Mestre. Dieser Schuppen, genau wie ich gesagt habe. Unser Mann sagt, da treffen sich wohl einige Slaven und alle möglichen. Einer hängt an der Nadel, ein Zuhälter, vielleicht Italiener. Er hat ihm nicht nur eine Frau angeboten, sondern junge Mädchen. Sehr junge Mädchen. Sonst noch was? Naja. Was denn? Also, es gab da noch eine Schlägerei. Als unser Mann das eindeutige Angebot ablehnte, wurde er als Tonter beschimpft. Und da hat er zugeschlagen, Nasenbein gebrochen. Wer? Der andere. Eine sehr diskrete Mission, das muss ich schon sagen. Bis später dann. Signorina Zorzi, guten Morgen. Kommissario? Ja. Ich hätte eine Aufgabe für Sie und Ihren Computer. Ja? Ich schicke Ihnen die Liste mit Trevisans Telefongesprächen runter. Ich bräuchte sie geordnet nach der Häufigkeit, mit der die Nummern angewählt wurden. Noch etwas? Ja. Ich wüsste gerne, wie viele dieser Anschlüsse öffentlich zugänglich sind. So in Bars, Restaurants, auch Telefonzellen. Ist das alles? Außerdem wüsste ich noch gerne, welches die Nummer seines Mörders ist. Aber an die kommen Sie wohl nicht ran. Ich fürchte nein, Kommissario. Aber vielleicht ist sie ja dabei. Brunetti schrieb einen kurzen Bericht für Pater und ging sogar so weit, seine Pläne für die nächsten Tage zu umreißen. Danach suchte er Ubaldo Lotto auf, den Schwager und Steuerberater Trevisans. Sein Büro war, wie sich herausstellte, im selben Haus und auf derselben Etage wie Trevisans Anwaltspraxis, nämlich in der Via 22 Marzo über der Banca Commerciale d'Italia. Eine Geschäftsadresse, wie man sie sich in Venedig besser nicht wünschen konnte. Wissen Sie, Signor Lotto, da wir kein Motiv für diesen Mord haben, könnte es sein, dass Signor Trevisan möglicherweise im Besitz von Informationen war, die für ihn gefährlich waren? Über einen seiner Klienten? Ja. Unmöglich. Ich brauche eine Liste von Signor Trevisans Klienten. Ich hatte Sergente Vianello bereits mehrmals beauftragt. Und wenn ich sie Ihnen nicht gebe? Dann würden wir uns gezwungen sehen, eine gerichtliche Verfügung zu beantragen. Ist das alles? Ja. Ach, eine Kleinigkeit hätte ich noch. Aber die ist kaum der Rede wert. Ja? Rino Favero. Was? Wie kommen Sie auf... Wer? Favero, Rino. Er war auch Steuerberater in Padua. Ich dachte nur, ob Sie ihn vielleicht kennen, Signor Lotto. Kann sein, dass ich den Namen schon mal gehört habe. Warum fragen Sie? Er ist vor kurzem gestorben. Von eigener Hand. Warum fragen Sie? Ich dachte, wenn Sie ihn vielleicht kannten, wäre es doch traurig für Sie, zwei Freunde so rasch hintereinander zu verlieren. Nein, ich kannte ihn nicht. Jedenfalls nicht persönlich. Eine tragische Geschichte. Ja. Haben Sie sonst noch etwas, Kommissario? Im Flur blieb Brunetti kurz stehen und schaute auf die gegenüberliegende Tür von Avocato Trevisans Praxis. Er hegte nicht den geringsten Zweifel, dass die beiden Büros mehr verband als nur die räumliche Nähe. Und er war sich nun auch sicher, dass beide mit Rino Favero in Verbindung standen. Auf seinem Schreibtisch fand Brunetti eine Kopie der Akte Rino Faveros, die ihm Capitano della Corte aus Padua gefaxt hatte. Zumindest gegenüber der Presse und der Öffentlichkeit wurde dessen Tod noch immer als Selbstmord dargestellt. Pronto? Guten Morgen, Capitano della Corte, hier ist Brunetti. Ah ja, Kommissario, ich rufe zurück. Eine Viertelstunde später rief della Corte aus einer Telefonzelle zurück. Ich nehme an, dass wenigstens Ihre Leitung sicher ist. Naja, was ist denn los? Selbstmord. Was soll das heißen? Im Autopsiebericht stehen jetzt nur noch 2 Milligramm Rohypnol. Favero konnte somit fahren und kurz gesagt Selbstmord begehen. Das ist doch zum Verrücktwerden. Kommissario, ich finde keinen Richter, der mir die Anordnung unterschreibt, mit den Ermittlungen fortzufahren oder die Leiche für eine zweite Autopsie exhumieren zu lassen. Ja, was ist mit den Laborproben? Alles verschwunden. Der Pathologe hatte sich geirrt, sagte er mir. Druck von oben. Natürlich. Kommissario, ich habe nicht mehr irgendwann treffen. Natürlich. Inoffiziell? Auf jeden Fall. Maestro, in der Pinetta Bar. Heute Abend, 10 Uhr. Wie erkenne ich Sie? Ich habe eine Glatze. Und wie erkenne ich Sie? Ich sehe aus wie ein Polizist. Der Besitzer der Pinetta Bar musste zu viele amerikanische Filme gesehen haben. Die Wand hinter dem Tresen bestand aus einem Spiegel, der mit einer dicken Schicht aus Staub und Tabakrauch überzogen war. Davor stand eine Reihe mit Flaschen. Alles nur Bourbon und Scotch. Brunetti erkannte della Corte sofort und stellte sich neben ihn. Ciao, Pippe. Come stai? Cin-cin, Guido. Schön, dass du dich losmachen konntest. Die beiden hatten für dieses Treffen kein Drehbuch geschrieben, aber ein Thema war für zwei angetrunkene Männer mittleren Alters, die sich in einer billigen Bar in Mestre trafen, so gut wie jedes andere. Nach 2 Drinks zogen sie sich an einen Tisch zurück. Warum wollten Sie sich hier treffen, Kommissario? Trevisan und Favero hatten diese Nummer. Beide. In diesem Schuppen läuft was. Scheint mir auch so. Der Mann an der Bar da, der mit den Frauen und dem Pflaster auf der Nase, der wird immer wieder von Männern angesprochen, die hereinkommen. Er scheint der Zuhälter zu sein. Ja. Ich denke, einer von uns wird die Ware testen müssen. Hallo. Hallo. Tja, ich muss gehen, Guido. Ich rufe dich nächste Woche an. Ciao, Pippe. Ja. Ich heiße Mara. Und was bist du für einer? Ich heiße Guido. Ciao, Guido. Ist das dein Freund da an der Bar? Ja. Wohnst du in der Nähe? Ja. Können wir zu dir gehen? Ja. Wie viel? 50.000. Du kannst das Geld gleich meinem Freund geben. In dem kleinen Zimmer stand eine niedrige Bettcouch mit grellbunt gestreifter Decke. Eine nackte, schwache Glühbirne hing an einem kurzen Kabel. Ohne sich nach Brunetti umzuschauen, begann Mara, sich auszuziehen. Wenn du meine Brüste anfassen willst, kostet das extra. Woher kommst du, Mara? Na, hör mal, wir sind doch nicht zum Reden hier. Außerdem geht dich das einen Scheißdreck an, woher ich komme. Brasilien? Er hat Geld von mir genommen, dein Freund. Dafür kann ich ihn einlochen. Ah, Polizei? Ja. Also erzähl mal, woher kommst du? Für wen arbeitest du? Seinen Namen verrate ich nicht. Brasilien. Kommen noch mehr von euch aus Brasilien? Noch 2. Und die anderen? Weiß ich nicht. Wie ist das mit dem Telefon? Was? Ja, das Telefon in der Bar. Wer wird dort angerufen? Ja, alle benutzen das Telefon. Bekommt dein Freund dort Anrufe? Manchmal. So, wir müssen jetzt langsam fertig sein. Wir sollten dann gehen. Also gut, gehen wir. Ist das alles? Kein Quickie? Was? Ein Quickie. Es gehört doch meistens dazu, wenn uns die Polizei zur Vernehmung holt. Thank you. Delacorte hatte in seinem Wagen auf Brunetti gewartet. Na? Sie ist aus Brasilien und arbeitet für den Mann. Sie sagt, er bekommt dort Anrufe. Ich vermute, sie ist illegal hier. Hat keine Aufenthaltsgenehmigung, also kann sie nicht groß darüber bestimmen, womit sie ihren Lebensunterhalt verdient. Tja. Und was nun? Wir nehmen den Mann fest. Dann erfahren wir, wer er ist, und wir können inzwischen mit ihr reden. Und bis dahin? Ich muss mehr über Trevisan und seine Familie herausfinden. Und Sie? Ich mache das selber bei Favero. Ach, bleiben wir doch beim Duo Guido. Am nächsten Morgen bat Brunetti Signorina Elettra um eine Liste der Telefongespräche, die vom Apparat in der Pinetta Bar aus geführt und dort entgegengenommen worden waren. Er beauftragte Vianello, abends drei Mann in die Pinetta Bar zu schicken und Mara und ihren Zuhälter festzunehmen. Dann machte er eine Liste der Leute, mit denen er sprechen wollte. Trevisans Witwe und ihren Bruder, ihre Tochter Francesca und jemanden, der ihm sowohl über Trevisans Praxis als auch über sein Privatleben Auskünfte geben konnte. Auf einem kleinen Zettel notierte er sich einige Dinge, die ihm nicht aus dem Kopf gingen. Francescas Geschichte, dass jemand sie entführen wollte, Lottos Zögern, eine Liste mit Trevisans Klienten herauszurücken, Lottos Überraschung, als der Name Favero fiel. Und das alles war, wie er jetzt merkte, überlagert von den Telefonnummern und diesen Anrufen in alle Welt, aus denen sich noch immer kein Muster herauslesen ließ, kein erklärbarer Anlass. Das Kriminalgericht liegt am Fuße der Rialto-Brücke. Brunetti ging die zwei breiten Marmortreppen zu Richter Benjamins Büro hinauf. Er hatte dem Richter vor 2 Jahren einmal einen großen Gefallen getan, als er dessen drogenabhängigen Sohn vor dem Gefängnis bewahrt hatte. Und Benjamin hatte ihm versichert, er könne sich jederzeit an ihn wenden. Eccellenza, ich muss wohl kaum sagen, wie dankbar ich bin, dass Sie mich empfangen. Worum geht es, Kommissario? Carlo Trevisan. Genauer ausgedrückt? Wem nützt sein Tod? Wie war sein Verhältnis zu seinem Schwager, zu seiner Frau? Und warum hat seine Tochter vor 5 Jahren herumerzählt, ihre Eltern sorgten sich, dass sie entführt werden könnte? Und was für Verbindungen hatte er gegebenenfalls zur Mafia? Vor 2 Jahren ist ein Anwalt namens Salvatore Martucci in seine Kanzlei eingetreten und hat seine eigenen Klienten mitgebracht. Es wurde vereinbart, dass Martucci 1 Jahr später Teilhaber werden sollte. Nun wird gemunkelt, dass Trevisan nicht mehr gewillt war, diese Abmachung einzuhalten. Seit seinem Tod hat Martucci in der Kanzlei das Sagen. Trevisans Schwager, Ubaldo Lotto, ist ein aalglatter Typ. Es ist bekannt, dass er bei internationalen Geschäften weiß, wie man um die Steuer herumkommt oder wen man bestechen muss. Und die Ehefrau? Sie hat ein Verhältnis mit Martucci. Wissen Sie etwas über Trevisans Tochter? Vor 5 Jahren hatte Trevisan mit irgendwelchen Geldgeschäften 2 Mafiosi aus Palermo zu tun. 2 sehr gewalttätige Männer. Diese Männer hatten Interesse an ihm, weil sie ihn für irgendeinen Handel mit Osteuropa brachten. Es ist bekannt, dass die Mafia schon Kinder von Leuten entführt oder ermordet hat, die nicht mit ihr ins Geschäft kommen wollten. Es heißt, dass Trevisan eine Zeit lang große Angst hatte. Aber es heißt auch, dass diese Angst sich wieder gelegt hat. Ich glaube, damit sind alle Ihre Fragen beantwortet. Es wäre Brunetti nie eingefallen, seine Zeit damit zu vertun, das zu überprüfen, was Richter Benjamin ihm erzählt hatte. Wenn man davon ausging, dass Trevisan mit der Mafia zu tun hatte, sah sein Tod sogar noch mehr nach Hinrichtung aus, so plötzlich und anonym wie ein Blitzschlag. Und was Martucci betraf, der wahrscheinlich aus dem Süden kam, versuchte er vergeblich, gegen sein Vorurteil anzukämpfen. Blieb Francesca, die Tochter mit der Entführungsgeschichte. Bevor Brunetti am Morgen aus dem Haus gegangen war, hatte er zu Chiara gesagt, die Polizei habe die Entführungsgeschichte geklärt und brauche ihre Hilfe nicht mehr. Schon die entfernteste Möglichkeit, dass jemand von Chiaras Interesse an einer Sache erfahren könnte, die möglicherweise mit der Mafia zu tun hatte, bereitete Brunetti allergrößtes Unbehagen. Pronto? Kommissario? Ja? Ubaldo Lotto. Was ist mit ihm? Zwischen Mestro und Mogliano Veneto. Erschossen in seinem Auto. Was? Es waren 3 Schüsse. Abgegeben aus nächster Nähe. Offenbar von jemandem, der neben ihm im Auto saß. Kaliber 5,6. Vendetta. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Monika Elvenspöck. Hörspielbearbeitung Daniel Grünberg. Sie hörten den 1. Teil. Kommissario Brunetti, Michael König. Paola, Hille Darius. Patta, Wolfgang Hinze. Vianello, Christian Berkel. Elettra Zorzi, Verena von Beer, Della Corte, Wolf Aniol, Lotto, Felix von Manteuffel. In weiteren Rollen Jürgen Bamberger, Susanne Barth, Johanna Liebeneiner, Abak Safairat, Christine Schönfeld und Rolf Schult. Die Erzählerin war Hannelore Hoger. Ton und Schnitt Klaus Hoeneß und Birgit Schilling. Regieassistenz Marie-Elisabeth Müller. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Deutschlandradio Berlin mit dem Süddeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 1998.